Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Herzlich willkommen heute mal an einem Sonntag, an dem alles ein wenig ruhiger ist, ein wenig gelassener, habe ich so den Eindruck. Die Welt kommt nach einer Woche jetzt so langsam zur Besinnung. Und ja, es ist auch mal Zeit, so ein bisschen durchzuatmen, sich auszuruhen und auch mal ein wenig zu entspannen, nachdem die letzten Wochen wahrscheinlich auch für einige gewisse psychische Belastungen hatten, vielleicht auch andere Belastungen, die da einherkommen. Also ja, heute ist mal Sonntag, Zeit zum Verschnaufen, zum Durchatmen. Deshalb habe ich auch nur wenig heute zu sagen, denn ich muss auch einmal durchatmen und durchschnaufen, bevor die nächste Woche dann wieder losgeht. Ich habe zwei Hinweise für euch. Zum einen habe ich eine Mail gekriegt von einem Schüler, der ja gesagt hat, dass er meinen Podcast hört. Schöne Grüße an dieser Stelle erstmal an dich und auch an alle ITAs im Lande, die jetzt demnächst ihren Abschluss machen. Also ITAs sind informationstechnische Assistenten, die bei uns an der Schule eine Ausbildung machen und gleichzeitig auch noch die Fachhochschulreifeprüfung absolvieren und damit natürlich ein besonders hohes Prüfungskontingent nach den Osterferien vor sich haben mit vielen schriftlichen Prüfungen, aber auch einer praktischen Prüfung. Da muss man sich jetzt natürlich darauf vorbereiten und die Zeit nutzen. Deshalb wünsche ich allen, die sich jetzt gerade vorbereiten und die Zeit nutzen, viel Erfolg und auch ein bisschen Spaß dabei. Der zweite Punkt ist ein kleiner Tipp, der gar nichts so mit Schule oder vielleicht am entferntesten, vielleicht doch, ich bin mir nicht ganz sicher, zu tun hat. Und zwar gibt es gerade in der Arte Mediathek eine Dokumentation über einen thailändischen Reisbauern, der seine Felder nicht mit Insektenschutzmitteln besprühen möchte, sondern dafür Enten einsetzt. Was recht skurril ist, weil er diese Enten dafür erstmal abrichten und dressieren muss und deshalb so eine Art Entenschule dann da hat. Link ist in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Ich fand es auf alle Fälle sehr unterhaltsam, dem Ganzen mal so zuzuschauen und vielleicht auch ein wenig beruhigend. Ist noch bis Ende Mai dort abrufbar. Wenn ihr also mal was Leichtes, Besinnliches und vielleicht auch ein wenig Skurriles sehen möchtet, schaut euch diese Doku an und kommt einfach mal ein wenig runter. Ja, das war's dann auch an dieser Stelle von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hören magt. Wir sehen uns oder hören uns besser gesagt in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt schön gesund und tschüss.